barfuß am Strand lang gehen, in den Sternenhimmel sehen, sich in grüne Wiesen legen, spazieren gehen im Regen, klassische Musik anhören, für immer dir gehören, viele, viele Kinder kriegen und dich für immer lieben. Lügen alle.